Die Welt, wie wir sie kennen, zerfällt, und zwar in zunehmendem Tempo. Ganz egal, über was Sie reden, reden Sie über die Wirtschaft, über Finanzen, über den Arbeitsmarkt, über Umwelt, Migration, Demokratie, internationale Beziehungen. Spätestens im zweiten Satz wird Ihnen das Wort Krise dazu einfallen. Wir haben es mit einer globalen, reaktionären, autoritären, demokratiefeindlichen, in Teilen faschistischen Welle zu tun. Mit einer wachsenden Kriegsgefahr. Im Prinzip versteht jedes 12-jährige Kind, eine Welt, in der sich alle gegenseitig einmauern, ist eine Welt, in der man früher oder später sich gegenseitig totschlägt. Dies alles ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es erwuchs aus der scheinbar heilen Welt von Liberalismus und Marktwirtschaft. Gut, dass die DDR und die Sowjetunion untergegangen sind, das war keine emanzipatorische Perspektive, das war in vieler Hinsicht ein Rückschritt. Aber das Jubelgeschrei von Anfang der 90er Jahre über das Ende der Geschichte und blühende Landschaften, das hat sich doch bis auf die Knochen blamiert. Warum sah noch vor 10 Jahren die Welt ein ganzes Stück anders aus? Es hat sich ja eigentlich niemand vorstellen können, dass es so schnell sich so viel verändert. Weil etwas ganz Entscheidendes passiert ist. Das sind ein paar Überschriften aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15. September 2008. Schwarzer Montag an den Börsen, böses Erwachen, Aktienkurse brechen ein, globales Finanzsystem im Stresstest. Lehman Brothers, ein sehr renommiertes Bankhaus, 150 Jahre Tradition, geht überraschend in Bankrott und innerhalb von Stunden wackelt das ganze Finanzsystem auf der ganzen Welt, weil nämlich eine Bank der anderen nicht mehr vertraut, die Kredite fließen nicht mehr. Alarmstimmung. Bush war damals noch US-Präsident. Er zieht 400 Milliarden Dollar aus der Tasche, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Die Chinesen, die Europäer ziehen nach. Das Finanzsystem konnte zwar einigermaßen 6-mal stabilisiert werden, aber die Krise bricht sich in immer neuer Form wieder den Weg. Wir sehen hier noch im November 8 Aktionsplan gegen Finanzkrise, die Staatsführerinnen. Dann 2010 gemeinsam gegen die Finanzkrise. Nicht noch eine Wirtschaftskrise wie diese, Krisenmanagement in Permanenz, wo steht das Projekt Europa, Gipfel in Davos beendet, nach der Krise ist vor der Krise, Euro-Finanzkrise prägt den EU, Lateinamerika-Gipfel in Chile und. Und die Welt, ich zitiere eigentlich ganz gern die Welt, und zwar deswegen, weil die Welt nun nicht gerade dafür bekannt ist, ein Kampfblatt gegen den Kapitalismus zu sein. Und deswegen ist besonders interessant, was man gerade in diesem Blatt auch liest. Steht die Wirtschaft vor dem nächsten Crash, die Anzeichen deuten auf eine neue Finanzkrise hin. Und wenn Sie die letzten Tage vielleicht lesen, was jetzt gerade vom Weltwirtschaftsforum in Davos zu hören ist, da sitzen ja auch keine Kapitalismuskritiker zusammen, sondern Bank- und Konzernchefs. Und bei denen ist die Stimmung sehr, sehr schlecht. Und sie erwarten eigentlich eine noch viel größere Krise als die, die 2008 stattgefunden hat und uns bis heute im Prinzip begleitet. Und um zu verstehen, warum das so ist, muss man ein bisschen über den Kapitalismus reden. Und ich rede eigentlich ziemlich ungern vom Kapitalismus, weil seit 2008 hat man das so Gefühl, dass irgendwie jeder oder doch sehr viele irgendwie gegen Kapitalismus sind. Ich glaube aber, dass viele dieser Kapitalismusgegnerinnen sehr wenig von dem Ding verstanden haben, was diesem Ismus seinen Namen gibt, nämlich vom Kapital. Und davon sollte man mehr verstehen. Und deswegen rede ich ganz gern vom Kapitalismus, um das zu betonen. Und dieser Kapitalismus ist in erster Linie mal ein Gedankengefängnis. Er ist ein Gedankengefängnis, in dem wir uns bewegen und das wir immer wieder reproduzieren. Durch unseren Alltag, durch unser Handeln und Denken. Wir entscheiden uns immer wieder, jeden Tag aufs Neue, gegen ein besseres Leben, das im Prinzip möglich wäre. Manche sind ja immer noch der Meinung, direkte Demokratie würde Fortschritte in die Welt bringen. Ich habe da schon lange meine Zweifel. Das ist ein Plakat von einer Kampagne in der Schweiz vor ein paar Jahren. Da wurde nun einfach, konnte man darüber abstimmen, ob es 6 Wochen Urlaub für alle gibt. Also es war nun nicht gerade die Forderung nach der Weltrevolution. Weit über 70% lehnen das ab in einem der reichsten Länder der Welt. Das ist ein Plakat der Arbeitgeberverbände, mehr Ferien gleich weniger Jobs. Die große Mehrheit ist dieser Logik gefolgt. Ist eine irre Logik, weil das hieße, wenn wir überhaupt keine Ferien haben, dann haben wir noch mehr Jobs. Aber es ist, man entscheidet sich immer wieder gegen das bessere Leben und vom Brexit will ich gar nicht reden. Also es ist nur, Kapitalismus ist nicht nur ein Problem von oben, irgendwelche, die da irgendwas verordnen oder so, sondern es ist genauso ein Problem von unten, weil wir nämlich selbst Bestandteil dieses Kapitalismus sind. Die Grundlagen dieses Kapitalismus werden im Wesentlichen als natürlich und unhinterfragbar empfunden. Also Arbeit, Ware, Wert, Kapital, Staat, wie kann man sowas hinterfragen? Das ist doch Natur, wie soll denn das Leben anders organisiert sein? Diese Auffassung teilen die allermeisten Menschen. Wenn nun etwas schiefläuft, wenn man nun von Krise betroffen ist oder man Angst hat und durchaus mit Recht auch Angst haben muss, von Krise betroffen zu sein in der Zukunft, dann müssen aus diesem Verständnis heraus folglich Menschen daran schuld sein, Menschen, die sich falsch oder schlecht verhalten. Das ist logisch, weil wenn Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital, Natur sind und die Welt nur so eingerichtet kann, dann kann es ja daran nicht liegen. Es müssen sich also Menschen falsch oder schlecht verhalten. Und das ist im Grunde die Sicht fast der kompletten Gesellschaft. In der staatstragenden Mitte, sage ich mal, heißt dann, sagen die einen, die Neoliberalen machen die falsche Politik und die Neoliberalen sagen, nein, ihr Regulierungswürdige macht die falsche Politik, aber es bewegt sich alles auf der Ebene, ihr macht die falsche Politik. Die Grundlagen der Wirtschaftsweise in Frage zu stellen, kommt nicht in den Sinn. Ihr macht die falsche Politik, nein, ihr macht die falsche Politik, aber es ist immer auf der Ebene. Und die, die sich als oppositionell verstehen, sei es jetzt links oder rechts, die bewegen sich im Grunde genommen in genau diesem selben Gedankensystem. Die sagen dann, die Politiker, die Medien, die sind es, und dann kommt dann auch noch die Belügen und Betrügen uns. Auch das bleibt auf der Ebene, da machen irgendwelche die falsche Politik und wenn doch nur wir endlich drankommen würden, wir würden die richtige Politik machen, dann wird alles gut. Auch da werden nicht die Grundlagen unserer Wirtschaftsweise hinterfragt. Eine wirkliche Kapitalismuskritik beginnt allerdings mit der Hinterfragung des Unhinterfragbaren, mit dem, was jede und jeder für ganz normal hält und eigentlich überhaupt nicht der Diskussion für würdig befindet. Was ist Arbeit? Was ist Arbeit? Ja, wie kann man denn so eine verrückte Frage überhaupt stellen? Gabler Wirtschaftslexikon: Arbeit ist zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste körperliche und geistige Tätigkeit. Also ziemlich viel. Wikipedia: Arbeit, das sind alle Prozesse der bewussten schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft. Alle Prozesse. Und das sieht nicht nur Wikipedia und Gabler Wirtschaftslexikon so, das ist eigentlich auch im Allgemeinbewusstsein sehr weit verbreitet. Also Arbeit, das ist irgend sowas wie Menschsein. Genau diese Sicht ist zu hinterfragen. Stutzig machen müsste einem allein schon, wenn man mal die Wortherkunft Arbeit in bestimmten Sprachen sich anschaut. Griechisch. Ponein arbeiten, altgriechisch, kommt von Ponos, die Mühe, die Last. Das französische Travail, das spanische Trabajo, kommt vom alten Vulgärlatein Tripalare und das hieß quälen, pfählen. Die Arbeit kommt vom altgermanischen Arba, der Knecht. Und die russische Rabota, die Arbeit, kommt von Rab, der Sklave. Also das müsste einen zumindest schon mal stutzig machen. Ja, und dann die Erfahrung, die viele haben. Nur ein paar Schlagzeilen. Ältere Arbeitnehmer, die wollen möglichst schnell raus. Junge und Gebildete wollen aber auch früh in Rente. All das Teilzeit beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle, ein Standardspruch älterer Arbeitnehmer. Junge wollen nicht rein in die Mühle. Aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele träumen davon, knapp 40%. Das ist eine Umfrage. Wann möchten Sie eigentlich gern in Rente gehen? Es sind genau 2%, die länger arbeiten wollen als bis 65. Und was ist die Antwort darauf? Rente mit 67, mit 70, mit 75. Das wird alles diskutiert. Und wer heute unter 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werde ich mit 80 noch keine Rente kriegen, von der ich werde leben können. Das ist doch ein offenes Geheimnis. Und um zu verstehen, warum das so ist und wie diese Veranstaltung namens Kapitalismus so läuft, machen wir mal ein Gedankenexperiment. Ja, was wir hier sehen, ja, Sie haben recht, es ist ein Schnellkochtopf. Vielleicht ein bisschen Modell letztes Jahrtausend, aber ich denke, man kann ihn noch erkennen. Und jetzt machen wir mal ein Experiment. Also Olli, du hast dir jetzt einen Schnellkochtopf gekauft. Und mit diesem Schnellkochtopf machst du dir ein leckeres Nudelgericht und du kannst dieses Gericht wird besser schmecken im alten Topf. Es wird mehr Vitamine haben und vor allem, du machst es in 5 Minuten statt in 20 Minuten. Was machst du mit der Viertelstunde, Olli, die du gewonnen hast? Entspannen, Blumen gießen, Freundin telefonieren, was weiß ich, leben. Nicht so unsere Wirtschaft. Die sagt, Moment mal, Olli, nichts entspannen und Blumen gießen. So, machst jetzt ganz schnell 1, 2, 3, 4. Leckere Nudelgerichte. Ja, aber warum denn? Ich brauche doch überhaupt nicht viel. Eins reicht mir doch. Aber Olli, das ist doch vollkommen egal, was du willst. Darum geht es doch gar nicht. Du musst Käufer suchen musst du. Und warum muss ich Käufer suchen? Na, weil der Markt entscheidet. Der Markt entscheidet über unser Wohl und Wehe. Voneinander isolierte Wareneigentümer produzieren nicht für ihre Bedürfnisse, sondern für eine anonyme Macht, den Markt. Die wirklich Herrschenden im Kapitalismus sind die Märkte. Es gibt oben und unten, es gibt Milliardäre, es gibt Ausbeutung, es gibt die, die froh sein können, wenn sie noch Hartz IV bekommen und in anderen Weltgegenden noch weniger. Aber wirklich Herrschende sind die da oben nicht. Siehe, eine Krisenkonferenz jagt die andere, sie kriegen die Krise nicht wirklich in den Griff. Also Herrschende im Sinne von, sie haben den Laden im Griff, da stelle ich mir was anderes vor. Und deswegen müssen wir vielleicht die Frage, was ist Arbeit, nochmal aufwerfen und kommen vielleicht zu einem etwas anderen Ergebnis als das, dass das Menschsein sei. Arbeit heißt, arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Das ist das Prinzip, das uns beherrscht oder auch dem Markt dienen müssen. Das ist Arbeit. Und wehe, der Markt akzeptiert unsere Arbeit nicht. Die Alltagssprache hilft oft nicht weiter in der Erkenntnis, deswegen muss man sie hinterfragen, zum Beispiel bei Arbeit. Das ist bei Reichtum genauso. Wenn wir von Reichtum reden, dann reden wir in der Regel ja von Milliarden. Und einer ist reich, der hat Geld, der kann sich alles leisten, das ist Reichtum. Es gibt aber zweierlei Reichtum und den muss man ganz entschieden auseinanderhalten, sonst wird man nicht durchsteigen durch die Problematik. Es gibt den Reichtum, den wir wirklich brauchen zum Leben. Nahrung, Kleidung, Kunst, Technik, Wissen und so weiter. Das brauchen wir zum Leben. Und es gibt den Reichtum in monetärer Form, Wert, Geld, Kapital, der ist nur notwendig im Kapitalismus. Im Kapitalismus produzieren wir Waren, was wir aber brauchen, sind Güter. Auch diese Begrifflichkeit verwechselt das Alltagsbewusstsein ständig und auch der Mainstream der VWL, also der Volkswirtschaftslehre an den Universitäten, hat auch keine klare Trennung. Waren und Güter ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ein ganz wesentlicher Unterschied. Wir brauchen Güter, wir brauchen den stofflichen Reichtum. Nahrung, Kleidung und. Das brauchen wir zum Leben. Eine Warenproduktion dreht sich um den abstrakten Reichtum, den monetären Reichtum. Zweierlei Reichtum. Jeder emanzipatorische Ansatz, der aus den Verhältnissen heraus will, konzentriert sich auf den stofflichen Reichtum und nicht auf den abstrakten Reichtum und behandelt den Widerspruch zwischen stofflichem und abstrakten Reichtum. Wir leben in der Waren produzierenden Gesellschaft, das ist eigentlich ein noch treffenderer Ausdruck als der des Kapitalismus. Wir sind gezwungen, unser ganzes Leben lang Waren zu verkaufen und zu kaufen. Ja, und wir werden selbst zu Waren. Ja, wir müssen unsere wahre Arbeitskraft auf dem Markt anbieten, in der Hoffnung, dass der Markt uns honoriert. Denn ob wir unsere Waren verkaufen können, das entscheidet der Markt. Und dessen unsichtbare Hand, Adam Smith, Invisible Hand, dessen unsichtbare Hand regiert unser Leben. Wir haben uns ihm zu unterwerfen. In dieser warenproduzierenden Gesellschaft konkurrieren alle gegeneinander um die Gunst des Marktes. Mein Gegenüber ist mein Konkurrent. Entweder er geht unter oder ich. Das ist das Prinzip Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Bekannt geworden dann mehr über Thomas Hobbes, der es ein bisschen anders verwendet hat, aber das sehr gut beschreibt. Die notwendige Verfasstheit der Insassen einer warenproduzierenden Gesellschaft. Wir sind alle Konkurrenten gegeneinander. Was passiert, wenn deine wahre Arbeitskraft keinen Abnehmer auf dem Markt mehr findet? Zum Beispiel, weil ein Computer sie besser und billiger macht. Und das erleben wir nun seit Jahren lange. Es ist überhaupt nicht absehbar, dass das endet. Ja, dann bist du nicht mehr relevant. Dann bist du überflüssig. Also bitte nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber in der Systemlogik der Kapitalverwertung bist du überflüssig, das nicht gebraucht. Du hast keinen Wert mehr. Und warum hast du keinen Wert mehr? Weil du auch eine Ware bist. Und zwar eine, die für den Markt uninteressant geworden ist. In der warenproduzierenden Gesellschaft herrscht der Wert. Dieser Wert regiert unser Leben. Und auch da müssen wir da aufpassen mit der Alltagssprache. Wir verwenden den Begriff Wert normalerweise im Sinne von Wertschätzung. Das und jene Erinnerung und das ist mir viel wert. Es geht hier nicht um Wertschätzung, sondern es geht um den Wert als Grundlage des Äquivalententauschs. Was gibst du mir, was gebe ich da, was gebe ich dafür? Um diesen Wert geht es. Dieser Wert macht nur Sinn dort, wo Waren produziert werden und nicht dort, wo Güter produziert würden. Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist nicht die Produktion stofflichen Reichtums. Wenn wir eine Wirtschaftsweise hätten, deren Sinn die Produktion stofflichen Reichtums ist, hätten wir diesen Kapitalismus nicht. Sinn des Wirtschaftens im Kapitalismus ist die abstrakte Reichtumsproduktion der Wert. Wir müssen lernen, schon als Kinder umzugehen mit diesem Wert, sonst könnten wir überhaupt nicht leben. Das kennen wir alle. Wir benutzen es alle jeden Tag. Das ist das Geld. Das Geld ist der handhabbare, praktische Ausdruck des Wertes, der uns regiert. Über das Geld gibt es sehr viele problematische Vorstellungen. Weit verbreitet ist die Vorstellung, dass das Geld sei doch irgendwie eine geniale Erfindung. So wie irgendwann mal jemand das Rad erfunden hat und das war doch toll. Und jetzt gibt es das Geld, irgendwann hat jemand erfunden und da muss man keine Kuhherden mehr mit sich führen, um gegenseitig zu tauschen. Und deswegen kann man doch mit dem Geld machen, was man will. Auf dieser Fehleinschätzung beruhen auch viele vermeintliche Alternativkonzepte. Ich werde noch was dazu sagen. Nein, Geld ist kein neutrales Medium, das beliebig verwendbar ist. Geld ist Ausdruck und, wenn Sie wollen, gesellschaftlicher Agent der Herrschaft des Werts. Und deswegen können Staat und Kapital auch nicht mit dem Geld machen, was sie wollen. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil die Alltagserfahrung spricht erstmal dagegen. Wenn meine Grundbedürfnisse gesichert sind und ich habe 20 Euro in der Tasche, dann kann ich doch damit eigentlich machen, was ich will. Ich kann mir ein Buch kaufen, ich kann mir einen Kasten Bier kaufen, ich kann mir Kino kaufen, ich kann doch mit dem Geld machen, was ich will. Das ist eine Alltagserfahrung, die haben wir alle und die stimmt ja auch irgendwo. Der Trugschluss besteht darin, dass nun mit den Milliarden und Billionen, dass die über die Milliarden und Billionen verfügen, dass die da oben mit dem Geld auch machen könnten, was sie wollen. Wenn sie doch nur den guten Willen hätten, wenn sie doch nur so gut drauf wären wie du und ich. Das ist der verbreitete Trugschluss. Und da liegt zunächst einmal auch völlig nah diese Überlegung, Menschenskind, warum geben die da oben das Geld nicht für vernünftige Dinge aus? Also warum gibt man eigentlich die Billiarden, die an den Finanzmärkten herumschwirren, nicht für Kindergärten, Schulen und Stadtparks aus? Nur möchte ich nicht missverstanden werden, man muss solche Forderungen stellen. Wir leben ja im Hier und Jetzt. Ich war lange Personalrat im Klinikum Stuttgart, ich habe mit meinen Kolleginnen zusammen auch Kampagnen organisiert, mehr Geld für Krankenhäuser, das muss man machen. Das Problem ist nur die Vorstellung, wenn das konsequent, flächendeckend, möglichst global gemacht würde, dass dann wieder alles gut wird. Es würde leider nicht alles gut und ich werde begründen, warum. Ich nenne das die Politikillusion. Das ist die Illusion, dass man nur oben welche sitzen müssen, die das Geld für die vernünftigen Dinge ausgeben und dann wird schon alles gut. Es gibt ein Primat der Ökonomie. Die Spielräume der Politik werden, das können Sie über die Jahrzehnte verfolgen, immer kleiner. Selbst in einem der reichsten Länder der Welt, wie bei uns, wobei man in Deutschland die Politik mit Sicherheit noch größere Spielräume hat als etwa in Griechenland oder gar in einem afrikanischen Land. Das ist völlig klar. Aber wenn Sie das über einen längeren Zeitraum betrachten, die Spielräume der Politik werden kleiner. Ja, um das zu verstehen und die Frage stellen, was ist eigentlich Kapital? Was ist Kapital? Kapital ist kein uns äußerliches Ding irgendwo da oben. Da oben ist das böse Kapital und hier unten sind wir gut. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das wir selbst immer wieder neu herstellen und dessen Bestandteil wir sind. Das ist ein Schulbuch Gymnasien Oberstufe aus Baden-Württemberg in dem Fach, das in Baden-Württemberg noch Gemeinschaftskunde heißt. Das wird es in anderen Bundesländern in der einen oder anderen Form auch geben. Und da kriegen die Schülerinnen nun einen Begriff untergejubelt, der es in sich hat. Das ist der Begriff des Humankapitals. Da lernt man also anhand von 25 Kennziffern, kann man nun Humankapitalfaktor errechnen. Da geht es dann um Anteil der Bevölkerung mit akademischem Abschluss, Meisterabschluss und so weiter und so weiter. Und dann kommt man dazu, dass eben so ein Land, dass Länder wie Japan, Finnland, die Schweiz einen sehr guten Humankapitalfaktor haben und Länder wie Griechenland, Ungarn, Italien einen sehr schlechten. Was den Schülerinnen nicht beigebracht wird, ist, dass es dieses Wort Humankapital schon mal zum Unwort des Jahres gebracht hat. Da gibt es ja seit Jahren in Darmstadt so eine Gruppe von Linguisten, die es immer wieder erfreulicherweise schaffen, gut in die Medien zu kommen, einmal im Jahr, indem sie ein Unwort des Jahres kreieren. Ich glaube, dieses Jahr war das Unwort Abschiebeindustrie. Und die haben 2004 haben sie das Wort Humankapital erkoren. Ja, und sie haben das wie folgt begründet. Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Ein Aufschrei der herrschenden Volkswirtschaftslehre, denn das trifft natürlich die herrschende Ideologie ins Mark. Herr Zimmermann, damals ein führender Wirtschaftsweiser, die haben ja schon ein Selbstbewusstsein, Wirtschaftsweiser, nannte diese Linguisten dann mentale Luftverschmutzer und geistige Totengräber unserer Volkswirtschaft. Man merkt also schon, wenn distinguierte Professoren dann so aus der Haut fahren, da trifft es irgendwas. Ja, und die haben natürlich auch was getroffen, weil es natürlich völlig richtig, die Begründung der Linguisten. Auch du bist Kapital. Industrie ist Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital, Tiere sind landwirtschaftliches Kapital, Menschen sind Humankapital. Und wenn Sie Glück haben, dann gehören Sie zu den Human Resources, die verwertbar sind, müssen aber ganz schnell aufpassen, dass Sie nicht zur personellen Rationalisierungsreserve werden. Das sind die, die man nicht mehr braucht, weil Computer das besser machen. Ja, und wenn man es da mal geschafft hat, halbwegs unbeschadet noch aus der Mühle herauszukommen, dann gehört man zu der Rentnerschwemme, die uns allen auf der Tasche liegt. Das ist die Logik des Systems. Die Logik dieses Kapitalismus, die kennen wir im Prinzip alle. Dieses System muss grenzenlos wachsen. Es muss grenzenlos wachsen. Wenn es nicht wächst, gerät es in die Krise. Die Vorstellung, dass Kapital nach Profit strebt, ist weit verbreitet, aber das ist eigentlich nicht richtig. Kapital strebt nach Maximalprofit und muss nach Maximalprofit streben, weil nur dasjenige Einzelkapital, das möglichst viel in Rationalisierung investieren kann, kann möglichst viel Arbeit einsparen und kann dann einen Preis auf dem Markt bieten, der die Konkurrenten aus dem Feld schlägt. Und weil jeder der Konkurrenten danach streben muss, es gibt ein paar Nischen, aber die sind uninteressant für die Systemanalyse, weil im Prinzip jeder danach streben muss, deswegen ist die Realisierung von Maximalprofit zentrale Notwendigkeit für das Funktionieren des Kapitalismus. Der Schnellste gewinnt, die Langsamen gehen unter, das kennen wir alle. Diese Logik des Kapitalismus durchzieht die ganze Gesellschaft bis hinein in unsere Psyche. Sehen das am Fetisch Wachstum. Wenn diese Wirtschaft nicht mehr wächst, dann jammern alle. Und es jammern alle nicht etwa, weil sie dumm wären, sondern weil sie klug sind und ihre Interessen genau richtig einschätzen. Der Bundesverband der deutschen Industrie jammert, weil die Profite ungenügend sind. Die IG Metall jammert, weil Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politik, ganz egal welche Partei, völlig egal, jammert, weil Steuern ausbleiben. Wächst Kapital nicht, dann herrscht gesellschaftliche Krise. In der wahren produzierenden Gesellschaft ist die Produktion von abstraktem Reichtum Selbstzweck. Der Wert muss sich endlos weiter vermehren. Das ist wichtig zu verstehen. Die beständige Akkumulation, also die beständige Anhäufung, ist Existenzbedingung für das Kapital. Weil, noch einmal, nur dasjenige Einzelkapital, das im mörderischen Konkurrenzkampf auf dem Markt am meisten in Rationalisierung investieren kann, setzt sich im Konkurrenzkampf durch. Und dazu muss ich maximalen Profit erwirtschaften, um meinen Konkurrentinnen voraus zu sein, um die neuesten, modernsten Rationalisierungsmethoden einzuführen, bevor der Konkurrent es macht. Nur dasjenige Kapital, das maximal Profit macht, kann sich auf Dauer im Markt durchsetzen. Deswegen ist Kapitalismus ohne Wachstum unmöglich, beziehungsweise gerät sofort in die Krise, wenn nicht ewiges Wachstum stattfindet. Und um nochmal zu dieser verständlichen und richtigen Forderung, die man im Prinzip auch stellen muss, nochmal zurückzukehren. Ja, die Billiarden an den Finanzmärkten doch lieber für Kindergärten, Schulen und Stadtparks ausgeben. Das Problem liegt in der Vorstellung, wenn man das doch nur flächendeckend machen, dann würde alles gut. Nein, das Problem ist, wenn das flächendeckend und global gemacht würde, es schon relativ schnell die kapitalistische Krise weiter verschärfen würde. Das ist zwar ein dickes Ding, dass es so ist, aber es ist so, aber es ist ein dickes Ding, also es ist einfach Fakt. Weil mit Kindergärten, Schulen und Stadtparks realisiert man kein ewiges Wachstum und Maximalprofit. Wir haben aber gesehen, dass ewiges Wachstum und Maximalprofit Existenzbedingungen für das Kapital sind. Wir sind Gefangene der abstrakten Reichtumsproduktion. Ich erinnere nochmal, stofflicher Reichtum, abstrakter Reichtum. Das sind zwar völlig verschiedene Paar Stiefel, die muss man auseinanderhalten. Wir sind Gefangene der abstrakten Reichtumsproduktion. Ja, dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission sollte man unterstellen, dass er was von Arzneimitteln versteht. Der sagt, mindestens 80% der Arzneimittel, die in Deutschland so auf den Markt kommen, sind bestenfalls überflüssig. Erzählen Sie das den Kolleginnen, die bei Bayer an der Produktion, deren Arbeitsplätze bei Bayer an der Produktion dieser überflüssigen Medikamente hängen. Wir sind Gefangene der abstrakten Reichtumsproduktion. Schon Ende der 70er Jahre hat ein Manager von BMW auf einer Podiumsdiskussion einen geradezu genialen Satz gesagt. Und ich glaube, er war sich in dem Moment gar nicht bewusst, was für einen genialen Satz er sagt. Da kam die Frage, ja, wissen Sie denn nicht, dass wir nicht die ganze Welt mit Autos zuschütten können, so wie sie in Westeuropa und Nordamerika herumfahren? Den Ostblock, also damals noch, den Ostblock. Asien, Südamerika, Afrika irgendwann. Das geht, das hält doch der Planet gar nicht aus. Sagt er folgenden genialen Satz. Ja, das stimmt schon. Es mag zu viele Automobile auf der Welt geben, aber es gibt noch zu wenig BMWs. Und das ist genau die irre Logik dieses Systems. Das war Herr Eberhard von Kühnheim, legendärer Vorstandsvorsitzender der BMW AG. Und das muss nicht nur der Chef von BMW sagen, das muss der Chef von VW und von Daimler und von Toyota und von General Motors natürlich auch sagen. Ja, ja, wir wissen, es gibt viel zu viele Autos, aber von unserer Sorte gibt es zu wenig. Und das muss nicht nur der Chef von BMW sagen und von Daimler, das muss auch der Betriebsrat sagen. Und das muss auch die Kollegin sagen, die ihr Geld verdient bei Daimler und VW. Ich kann ja tausendmal verstanden haben, dass der Laden irgendwie an die Wand fährt, aber der Laden muss weiter an die Wand fahren, weil ich sonst nicht leben kann davon. Wir sind Gefangene der abstrakten Reichtumsproduktion. Was wir arbeiten, stofflich arbeiten, ist eigentlich ziemlich egal. Hauptsache Wachstum und Maximalprofit, das ist die große Leitlinie. Und dieser Kapitalismus geht schon seit den frühen 80er Jahren zunehmend nur noch mit aufgeblähten Finanzmärkten. Auch das ist wichtig zu verstehen. Es gibt ja so Vorstellungen, irgendwann kamen die bösen Neoliberalen und die haben dann die Finanzmärkte aufgebläht und eigentlich, wenn sie guten Gewillen gehabt hätten, hätten sie das noch völlig anders machen können und wir könnten heute noch in der Zeit des Wirtschaftswunders unter Ludwig Erhard leben. Das ist so eine verbreitete Vorstellung. Kapital hat von Anfang an ein Dilemma. Es ist nämlich angehäufte Arbeit, also Mehrwertproduktion. Man kann es auch Ausbeutung nennen. Kapital ist angehäufte Arbeit. Ist aber gleichzeitig gezwungen, Arbeit überflüssig zu machen, weil, wie gesagt, nur der, der möglichst viel Arbeit überflüssig macht, wird sich auf dem Markt mit dem besten Preis durchsetzen können. Das heißt, Kapital sägt im Prinzip schon rein denklogisch auf dem Ast, auf dem es sitzt. Das ist ein Problem. Dieses grundlegende strukturelle Problem konnte lange Zeit überlagert werden durch gegenläufige Tendenzen. Ausweitung, Entwicklung des Kapitalismus in andere Erdteile, bestimmtes Produktivitätsniveau, wo man gerade 50er, 60er Jahre Massen von Arbeitskräften auch nötig hatte, um die Massen von Konsumgütern dann auch zu kaufen. Mit der Entwicklung der Mikroelektronik treten wir in ein völlig neues Stadium ein. Die Mikroelektronik seit Mitte, Ende der 70er Jahre, die sich unheimlich beschleunigt, seit Jahrzehnten jetzt schon. Wir können wirklich im Wortsinn sagen, schon morgen früh werden die Computer noch besser sein. Und es ist kein Ende abzusehen. Das ist ein Produktivitätsschub, den es historisch noch nie gab. Und nun wird Arbeit in historisch völlig neuem Ausmaß überflüssig. Und es ist ein Ende dieses Prozesses des Verdampfens der Arbeit nicht abzusehen. Und das war die große Frage, die die Neoliberalen dann auch Anfang der 80er Jahre nach oben gespült hat. Wie soll Kapital jetzt noch wachsen? Und die Neoliberalen haben es geschafft, indem sie die Finanzmärkte entfesselt haben. Aber auf der Grundlage, dass es gar nicht mehr anders ging. Ich rede jetzt nicht über die ganzen sozialen Verwerfungen und das Elend, was unter der Überschrift neoliberal in die Welt kam und kommt. Ich rede darüber, was systemlogisch notwendig war. Die frühere keynesianistische Politik, Staatsausgabenpolitik, war gescheitert. Es gab, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, oder Sie wissen es, in USA gab es in den 70er Jahren einen staatlich verordneten Preisstopp gegen die Inflation. Das würde man heute Kommunismus nennen. Ja? Das hat aber nicht mehr funktioniert. Und die große Leistung der Neoliberalen im Sinne des Systemerhalts war, dass sie die Inflation in den Griff gekriegt haben. Wir haben es seit Mitte der 70er Jahre global mit zwei Explosionen zu tun, mit zwei explosiven Prozessen, die zusammen gedacht werden müssen. Die Explosion der Mikroelektronik und die Explosion der Finanzmärkte. Das unter kapitalistischen Bedingungen ist die Explosion der Finanzmärkte das zwangsläufige Ergebnis der Explosion der Mikroelektronik. Das fiktive Kapital muss immer mehr aufgebläht werden und ersetzt nun zunehmend seit den 80er Jahren die Arbeit als Motor von Wachstum und Maximalprofit. Muss man sich vorstellen unter fiktivem Kapital? Das ist das Grundmuster, das einfache Grundmuster. Angenommen, ein Emittent, also ein Staat, Unternehmen, eine Bank, verkauft nun einen Eigentumstitel. Machen wir ganz, also was Sie rechts sehen. Ein ganz einfaches Beispiel, ein Unternehmen verkauft eine Aktie und wirft die auf den Markt und sagt, ja bitteschön, 1000 Euro, kauf mir doch die Aktie ab. Und dann kommt ein Kapitalanleger und sagt, ja mach ich, weil das Unternehmen hat einen guten Ruf und so, und Aktien könnte ich Gewinn damit machen. Und jetzt kauft er also für 1000 Euro diese Aktie. Und in dem Moment passiert etwas völlig Irres. Aus den 1000 Euro werden 2000 Euro. 2000 Euro, die tatsächlich wirksam sind in diesem Wirtschaftskreislauf an dem Markt. Weil das Unternehmen, das die Aktie ausgegeben hat, hat die 1000 Euro. Der die Aktie gekauft hat, hat aber auch die 1000 Euro, tritt damit auf dem Markt auf und sagt, hör mal zu, ich habe hier eine Aktie vom BMW, gut, kauf sie mir doch ab mit 5% Gewinn. Alles spricht dafür, dass du die in 2 Jahren mit 15% Gewinn weiterverkaufen kannst. Und schon sind aus 1.000 Euro 2.000 Euro geworden, die wirksam sind im Wirtschaftskreislauf. Und das ist das Grundprinzip des fiktiven Kapitals, das natürlich heute in tausenderlei Konstruktionen verschachtelt ist und einen unglaublichen Überbau hat. Das ist aber das Grundprinzip, die Vermehrung dieses fiktiven Kapitals, von dem die Wirtschaft abhängt. Dieses fiktive Kapital ist zur Basisindustrie der Kapitalakkumulation, also der Anhäufung des Kapitals, geworden. Es gab schon Ende der 80er Jahre diesen Witz, der aber kein Witz war. Was ist Siemens? Na, Siemens ist eine große Bank, die sich eine kleine Elektroabteilung leistet. Und dieser Prozess ging noch viel weiter. Es gibt die großen Konzerne, sind alle in erster Linie Akteure auf dem Finanzmarkt. Und davon hängt die sogenannte Realproduktion ab. Und deswegen können Staat und Kapital eben nicht mit dem Geld machen, was sie wollen. Die Politik und die Zentralbanken müssen für die Akkumulation des fiktiven Kapitals sorgen. Das ist auch das Geheimnis, warum, wenn irgendwo die Linken oder die Grünen drankommen, die Politik auch nicht so viel anders ist. Nicht, weil die jetzt auch zu Verrätern würden, eine viel zu einfache Erklärung, sondern weil der Laden nicht anders funktioniert. Wer in der Politik oben verantwortlich ist und nicht dafür sorgt, dass sich das fiktive Kapital akkumuliert, der stürzt die Gesellschaft in die Krise. Nebenbei, wenn er dafür sorgt, dass sich das fiktive Kapital akkumuliert, stürzt er sie auch in die Krise. Und das Problem haben wir ja gerade jetzt und das wird immer deutlicher. Wenn die Politiker Ihnen sagen, die Banken sind systemrelevant, dann lügen sie nicht, sondern haben sie recht. Das ist zwar eine knallharte Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. Die Banken sind systemrelevant und nicht Tim und Theresa. Wenn Tim und Theresa systemrelevant wären, dann hätten wir kein System der Warenproduktion, sondern ein System der Güterproduktion, die sich um den stofflichen Reichtum kümmern würde, den wir wirklich brauchen. Und dieser Kapitalismus ist ein Kartenhaus und das zeigt sich seit 2008 immer deutlicher. Damals, ich habe schon gesagt, Bush zieht 400 Milliarden aus der Tasche, die Europäer, die Chinesen, dann bis zu 600 Milliarden. Es gelingt nochmal bis Mitte 9 dieses Bankensystem einigermaßen zu stabilisieren. Die meisten VWL-Professoren haben schon wieder gejubelt, seht ihr doch, wir kriegen alles in den Griff, Krise ist doch von gestern und so. Aber es war völlig klar, zu welchem Preis das geschehen ist, weil auch Staaten können nicht unendlich viel Geld drucken oder heutzutage am Computer generieren. Irgendwann schlägt das zurück in der Form der Aufblähung von Staatsverschuldung. Das kriegen wir nun seit vielen Jahren mit, dass immer mehr Staaten vor dem Bankrott stehen. Und ich rede jetzt mal zynischerweise überhaupt nicht von den Menschen in Griechenland, was die alles unter dieser Sparpolitik, unter dieser Knute zu leiden hatten. Das blende ich mal zynischerweise aus, sondern stelle nur die Frage, ob in der Systemlogik kleinere Länder wie zum Beispiel Griechenland auf Dauer zu retten sein werden. Ich weiß es nicht, aber eins ist klar. Wenn kleinere Länder gerettet werden, systemlogisch, von wem werden sie gerettet? Na, von den Großen. Von den USA, China, Japan, Europa, von den Großen. Wer rettet die USA, China, Japan und Deutschland? Dahinter steht niemand mehr. Und in all diesen Ländern wackelt es bedenklich. Auch Deutschland, das im Moment meiner Oberflächenbetrachtung noch ziemlich gut dasteht, es mehren sich die Anzeichen, dass die Tage des Exportweltmeisters schneller gezählt sein können, als man so denkt. Wer rettet die Großen? Dahinter steht niemand mehr. Die Krise ist nicht da, weil sich irgendjemand falsch verhält, schlecht oder böse, sondern weil sich alle im Durchschnitt, alle Akteure, die Politiker, die Unternehmer, die Gewerkschaften, alle Akteure sich im Schnitt richtig verhalten, richtig im Sinne von den Systemzwängen gehorchen. Sie verhalten sich so, wie sie sich in diesem System verhalten müssen. Das ist die Systemkrise des Kapitalismus. Eine andere Krise als die, die es schon seit 150 Jahren immer wieder im Kapitalismus gab, nämlich Überakkumulation und dann geht es mal irgendwie wieder weiter. Es ist eine andere, es ist eine sehr tiefgehendere Krise. Ein System, dessen Zweck nicht stofflicher Reichtum, sondern abstrakter Reichtum ist, gerät unter Bedingungen explodierender Produktivität zwangsläufig in eine fundamentale Krise. Das nochmal zu verdeutlichen, die Falle, in der wir alle sitzen. Was machen Sparprogramme? Ein Staat beschließt nun, hier, wir sparen und kürzen. Na, die drosseln die Konjunktur, das ist klar. Tja, aber das geht ja auf Dauer nicht, da rutscht man in die Krise. Muss man die Konjunktur wieder anleiern. Wie leiert man die Konjunktur wieder an? Na, mit Konjunkturprogrammen, also staatliche Ausgabenpolitik. Wozu führen Konjunkturprogramme? Na, zur Staatsverschuldung. Das geht aber auch nicht. Was macht Staatsverschuldung? Na, sie untergräbt das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Staates. Kriegen wir seit Jahren mit. Wie wirkt man dieser Gefahr entgegen? Na, mit Sparprogrammen. Was machen Sparprogramme? Und das hätte man auch mit Konjunkturprogrammen anfangen können zum selben Schluss. Und haben Sie den ganzen Diskurs, der vor ein paar Jahren war, zwischen Herrn Schäuble und Herrn Varoufakis, Der eine besetzt den Pol, der andere besetzt den Pol. Jeder hat systemimmanent irgendwie recht. Aber systemimmanent kommt man nicht mehr raus. Wie man es macht, ist es falsch. Die Falle, in der wir sitzen, wird auch bei der Debatte über die Rente mit 67, 70, 75 mal deutlicher. Ich frage mich eigentlich immer, wo bleibt eigentlich der Aufstand gegen die Rente mit 67? Keiner will es eigentlich haben, alle sind sauer, aber es gibt keinen Aufstand dazu. Und ich denke, es wird vor einem zentralen Argument kapituliert. Und dieses Argument heißt, ja, die Gesellschaft wird immer älter, das stimmt ja auch, und es können doch nicht immer weniger Junge, immer mehr Alte finanzieren. Davor wird kapituliert, ja, ist irgendwie so, die Welt ist schlecht, aber wie soll es denn anders gehen? Müssen wir irgendwie hinnehmen. Dabei ist dieses Argument vollkommen absurd. Aber die Absurdität dieses Arguments kann man überhaupt erst erkennen, wenn man über den Tellerrand der Verhältnisse hinausguckt und sich auf den Standpunkt des stofflichen Reichtums und nicht des abstrakten Reichtums stellt. Die Arbeitsproduktivität explodiert seit Jahrzehnten jeden Tag. Jeden Tag. Und wenn wir die explodierende Arbeitsproduktivität sozial vernünftig umsetzen würden, würden wir alle schon viel weniger arbeiten. Scheinbar. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen sind arbeitslos. Und der größte Skandal, den dieser Kapitalismus in die Welt setzt, ist eigentlich der, dass aus endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen werden. In der Systemlogik überflüssig. Und das spüren natürlich sehr viele Menschen zunehmend, gerade in den letzten Jahren. Und die Angst geht um, bloß nicht zu den Überflüssigen gehören. Ich will nicht zu den Überflüssigen gehören. Das ist zunächst mal auch völlig verständlich, diese Angst. Bloß nicht zu den Überflüssigen gehören. Ich erinnere an das Prinzip, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf in der warenproduzierenden Gesellschaft. Alle konkurrieren gegeneinander um die Gunst des Marktes. Mein Gegenüber ist mein Konkurrent. Entweder du gehst unter oder ich. Diese Urverfasstheit, sagen wir so, das notwendige Urverfasstheit des Insassen der kapitalistischen Gesellschaft, die wurde durch verschiedene und wird zum Glück bis heute auch noch, wenn auch mit abnehmender Tendenz, durch verschiedene Faktoren auch überlagert. Also durch bestimmte Sozialpolitik, Bildungspolitik, Arbeiterbewegung, Frauenbewegung und so. Es ist ja nicht nur nun das Einzige, was in dieser Gesellschaft bestimmt. Aber es ist sozusagen die Grundmelodie. Und in Zeiten, in denen es immer deutlicher wird, dass die Gefahr wächst, dass man zu den Überflüssigen gehört, wird die Grundmelodie immer stärker. Da kommt das kapitalistische Konkurrenzsubjekt immer deutlicher zu sich, weil langsam geht es ans Eingemachte. Ja, und dann folgt aus diesem Konkurrenzprinzip, entweder du gehst unter oder ich, dann sollen sie halt doch im Meer verrecken. Mir egal, diese Wirtschaftsflüchtlinge. Was ein Begriff, Wirtschaftsflüchtling? Dieser Begriff ist eigentlich ein Todesurteil über eine Wirtschaft, die so viele Flüchtlinge produziert, aber das nur nebenbei. Bloß keine Einwanderung in unser Sozialsystem. Oder auch, soll doch die Welt draufgehen, Hauptsache ich kann Auto fahren und habe Arbeit. Das kapitalistische Wolfsprinzip bricht sich immer mehr Bahn in dieser Situation. Und die Massen von Menschen, die durchaus auch mit Gründen und dieser Angst beseelt sind, zu den Überflüssigen gehören zu können, ein nicht geringer Teil dieser Leute, ja, wählt sich auch die entsprechenden Führerinnen nach oben, die das ganze Problem nochmal weiter verschärfen. Die Krise seit 2008 endet nicht und im Grunde genommen ist das System der Kapitalverwertung weltweit in einer unlösbaren Falle. Der Weltmarkt ist notwendig und ohne offene Grenzen gibt es keinen Weltmarkt. Ohne geschlossene Grenzen gibt es aber die konformistische Rebellion der Insassen dieser warenproduzierenden Gesellschaft, die auf der Grundlage der als Natur angenommenen Verhältnisse der Meinung sind, böse, schlechte Menschen würden die falsche Politik machen und die müssten deswegen weg und es müssen oben die richtigen von uns drankommen. Das ist im Grunde unlösbar. Und um es mal auch zu personalisieren, um es deutlich zu machen. Bei der letzten französischen Präsidentschaftswahl, da wurde genau auch an Personen deutlich die Ausweglosigkeit des Systems. Es stand Le Pen, Front National, jetzt Rassemblement National, die eben, ja, Rechtspopulismus, der Begriff ist mir eigentlich zu wenig, ich rede lieber vom Protofaschismus oder Präfaschismus, die für diese Entwicklung steht. Es stand Mélenchon, ein Querfront-Nationalist, wo man links und rechts nicht mehr unterscheiden kann. Es wäre also, wenn einer von den beiden drangekommen wäre, wäre die EU schon kaputt. Und es stand Macron für die neoliberale Krisenverwaltung. Und es war eigentlich völlig absehbar, dass keine dieser Lösungen eine wirkliche Lösung gewesen ist. Und das sehen wir ja in Frankreich gerade in der letzten Zeit absolut, dass natürlich auch Macron nicht die überhaupt nicht kann, aufgrund der Systemlogik, überhaupt nicht die in ihn gesetzten Hoffnungen und Erwartungen erfüllen kann. Die Perspektive heißt entweder Krisenverwaltung oder Nationalismus. Und das ist im Grunde genommen das Boot, in dem wir alle sitzen. Ich war, wie es dem armen Donald Duck hier geht, was für ein verrücktes Schiff ist das bloß, ich kann am Steuer drehen, so viel ich will, nichts passiert. Eine vernünftige Art von Kapitalismuskritik, wie ich sie versucht habe kurz vorzustellen, nennt man auch Wertkritik. Ich habe dazu Literaturempfehlungen, weil ich das nur anreißen konnte. Zum einen ein Text, der im Moment leider in Printauflage noch nicht da ist, wird eine Neuauflage geben. Aber man findet ihn im Netz, ungefähr 40 Seiten, das Manifest gegen die Arbeit bei Krisis.org, in viele Sprachen übersetzt worden, sehr lesenswert, ein essayistischer Text, weil eine vernünftige Kapitalismuskritik beginnt mit der Kritik des scheinbar Unhinterfragbaren, nämlich mit der Kritik der Arbeit. Arbeit ist was völlig anderes als nützliche Tätigkeit. Das hat mit dem Unterschied zwischen stofflichem und abstraktem Reichtum zu tun. Und dann zur Vertiefung dieses Buch Die große Entwertung von Ernst Lohhoff und Norbert Renkle, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Das jedenfalls nach meinem Kenntnisstand mit Abstand beste Buch, das diese kapitalistische Krise seit 2008 analysiert, ohne oberflächliche Antworten, gierige Bankster oder böse Neoliberale, sondern wirklich aufgrund der Widersprüchlichkeit des Systems der Kapitalverwertung unter Bedingungen von Globalisierung und Mikroelektronik hier eine wirkliche Analyse vorlegen. Ich kenne jedenfalls keine bessere. Ja, was tun? Ist das nun alles perspektivlos, auswegslos? Oder kann man was tun? Sollte man was tun? Also zunächst mal ganz einfach, man muss diese immanenten Kämpfe führen, natürlich um mehr Lohn, um Wohnen, Bildung, Soziales und die noch vorhandenen Spielräume von Politik auch nutzen. Das ist vollkommen klar. Das wird aber immer weniger reichen. Man muss gleichzeitig parallel dazu Wege aus dem Gefängnis suchen und finden, aus dem Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion finden. Und bei der Suche nach Verbündeten auf diesem Weg stoßen wir auf interessante Figuren. Zum Beispiel auf den alten Aristoteles. Der hat 500 vor ungefähr sich mal Gedanken gemacht, wie könnte denn die Welt eigentlich anders eingerichtet sein, was könnte denn sein, wenn? Und dann schreibt er, Zitat, ja freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiff, also den Teil, den man im Webstuhl hin und her bewegen muss, von selber webte und der Zitterschlägel von selber spielte, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen die Stelle, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Also wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung die Befehle im Voraus erraten, seine Verrichtung wahrnehmen können, dann bräuchten wir keine Knechte. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass nicht nur der Aristoteles sich diese Gedanken gemacht hat, aber von ihm ist es eben überliefert, schriftlich überliefert, ist die früheste Quelle. Ein uralter Traum von Generationen und Abergenerationen, dass man doch Automaten, Maschinen hätte, die einem die lästige Arbeit abnehmen und wir Zeit hätten, viel mehr mit unserem Leben anzufangen. Das war den allerwenigsten Menschen vergönnt. Einigen sehr wenigen Männern und noch viel weniger Frauen war das jemals vergönnt. Und warum? Weil sie eben die Sklaven und die Frauen hatten, die sie tatsächlich in die Lage versetzt hatten, nicht arbeiten zu müssen. Einige, ganz wenige. Die konnten dann zum Beispiel auch philosophieren, wie in Aristoteles, aber auch andere Sachen machen. Heute kann jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen. Was sind denn die Roboter anderes? Nicht nur der Aristoteles hätte auf den Straßen getanzt, wenn er das noch hätte erlebt dürfen. Der 3D-Drucker, eine Technologie, die ganz am Anfang steckt. Was für Entwicklungen, was für Möglichkeiten, was für Möglichkeiten. Wir können heute mit weniger Arbeit denn je mehr Reichtum, stofflichen Reichtum, auf den es ankommt im Leben, mehr stofflichen Reichtum denn je produzieren. Das kann man an ganz vielen Beispielen festmachen. Hier nur eines, als 1924 das erste Auto vom Fließband lief, das berühmte Ford Model T. Da stecken in einem Exemplar 813 Arbeitsstunden, also vom Reißbrett bis zur Lackierung. Vor 10 Jahren schon steckten in der Produktion eines Ford Fiesta genau noch 12 menschliche Arbeitsstunden und der Ford Fiesta war ein bisschen komplizierter als das Model T. Und das kann man an vielen Beispielen nachweisen. Eine herrliche Entwicklung, von der Menschen seit Jahrtausenden träumen. Wie kann es sein, dass wir unter diesen Bedingungen, unter diesen herrlichen Bedingungen, alle immer länger arbeiten sollen? Das ist doch Irrsinn. Das deutet doch darauf hin, dass in diesem System der Kapitalverwertung irgendetwas ganz grundlegend vollkommen schief läuft. Da ist aber keine Frau Merkel, kein Herr Ackermann dran schuld, sondern das ist der Irrsinn der abstrakten Reichtumsproduktion. Das gute Leben für alle steckt im Schnellkochtopf. Wir müssen nur den Schnellkochtopf sozial verträglich organisieren. Das ist die große Herausforderung. Ronnie Ware hat vor einigen Jahren in Kalifornien eine sehr bewundernswerte Arbeit gemacht. Sie hat sich mit alten Menschen, die wussten, dass sie sterben, dass sie demnächst sterben werden, sehr einfühlsam unterhalten über ihr Leben und unter anderem auch die Frage gestellt, was bereuen sie denn am meisten? Und da sagt nun ein 86-Jähriger, der weiß, ich habe noch wenige Wochen maximal. Der sagt, tief in meinem Herzen weiß ich habe zu hart gearbeitet. Nicht nur wegen meiner Frau, auch wegen mir. Ich wünschte, ich hätte mich nicht darum gesorgt, was andere von mir denken, so wie ich es jetzt tue. Ich frage mich, warum wir bis zu unserem Ende warten müssen, diese Dinge zu erkennen. I wish I hadn't worked so hard. Was wollen wir eigentlich vom Leben? Was ist eigentlich Lebensqualität? Wollen wir immer nur hinterherhetzen, dem System aus unendlichem Wachstum und Maximalprofit, dass wir uns irgendwo am Markt noch verkaufen können? Was ist mir wichtiger? Habe ich lieber 3 Armbanduhren oder habe ich mehr Zeit? Möchte ich Ruhe, Schlaf, Ausgeglichenheit, Müßiggang, Erlebnisfähigkeit opfern, um Karriere zu machen und Geld hinterherzuhetzen? Möchte ich zu den 20 Millionen Menschen allein in Deutschland gehören, die an Schlafstörungen leiden? Wie lange hält mein Glück eigentlich an, nachdem ich shoppen war? Wann muss ich wieder shoppen? Was will ich wirklich? Und ich sage, Arbeitszeitverkürzung jetzt. Und ich rede nicht von der 35-Stunden-Woche. Ich rede von der 30-Stunden-Woche, von der 20-Stunden-Woche, von der 10-Stunden-Woche. Ich rede von der Rente mit 40. Und spätestens jetzt sagt jeder, das ist doch vollkommen verrückt. Das ist doch das genaue Gegenteil von dem, was wir alle lesen und hören. Nein, das, was wir ständig lesen und hören, ist verrückt. Denn das und noch viel mehr wäre möglich mit dem Schnellkochtopf, wenn er sozial verträglich eingesetzt wird. Da steckt noch viel mehr drin. Wir könnten alle schon viel besser leben, jung und alt, wenn wir dieses Problem lösen würden. Und wer es nicht glaubt, dem sei gesagt, naja, es gibt sowieso keine Chance, die Arbeit geht ja sowieso unter. Aber dem muss man ins Auge sehen. Die ernstzunehmenden Studien häufen sich, dass in den sogenannten entwickelten Regionen, also in Europa und USA oder Nordamerika, innerhalb der nächsten 20 Jahre Technik mindestens 50% der Jobs ersetzen wird und in den sogenannten unentwickelten Ländern noch viel mehr. Ja, Maschinen können 18 Millionen Arbeitnehmer verdrängen und so weiter. Wichtig ist, das sind nicht nur die unqualifizierten Jobs. Das geht auch in ganz qualifizierte Jobs. Es gibt jetzt schon Computerprogramme, die Texte schreiben für Zeitungen. Es gibt ein Programm seit einiger Zeit, das Hautkrebs besser diagnostiziert als erfahrene Oberärzte. Wir sind vor 2 Jahren war man in der Lage, einen Algorithmus herzustellen, einen Computer herzustellen, der das Gehirn, der die Kapazität des Gehirns einer Biene hat. Und das Gehirn einer Biene ist hochkomplex. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird nach Experten für künstliche Intelligenz wir im Jahr 2029 Computer haben, deren Kapazität größer ist als die des menschlichen Gehirns. Das muss einem klar sein. Wir leben am Beginn einer vollkommen neuen Zeit, die völlig neue Fragen aufwirft. Wir brauchen, nur wenn es ein Verständnis ist, sonst würde ich gerne vorschlagen, bevor wir jetzt nämlich in eine riesen inhaltliche Debatte kommen, wäre es okay? Ja, ich versuche es mir. Merken Sie es doch bitte, dann kann man, glaube ich, im Zusammenhang auch besser diskutieren. Okay. Deswegen bräuchten wir parallel, was wir brauchen, ist parallel zu dieser untergehenden Arbeit eine große gesellschaftliche Bewegung für massive Arbeitszeitverkürzung. Das ist die Aufgabe der nächsten 20 Jahre und da wären nicht nur, das ist nicht nur eine Frage der Gewerkschaften, sondern zu massiver Arbeitszeitverkürzung gibt es ganz viele Zugänge, zum Beispiel den feministischen. Also bessere Aufteilung von Reproduktionsarbeit, den ökologischen. So viele Autos produzieren ist Irrsinn, weiß jeder. Also dann produzieren wir halt weniger, dann arbeiten wir halt weniger. Es gibt ganz viele Zugänge zu massiver Arbeitszeitverkürzung. Was wir im Grunde genommen brauchen, ist eine gesellschaftliche Stimmung, bildlich gesprochen, in der die Oma in der Schlange beim Lidl sich lautstark darüber aufregt, was für eine Schweinerei das ist, dass die Computer immer besser werden und ihre Enkelin mit 80 noch keine Rente wird kriegen. Und alle, die hinter ihr in der Schlange stehen, müssen sagen, ja genau, so ist es, ist eine Schweinerei. So bildlich gesprochen, so eine Stimmung brauchen wir in der Gesellschaft. Und das sage ich auch als Gewerkschafter, gehe ich auch in Konflikt mit meinen linken Gewerkschaftskolleginnen, von denen ich auch einer bin, und sage, eure Vorstellung, dass das auf Dauer mit vollem Lohnausgleich funktionieren wird, wenn es denn ökologisch und vernünftig laufen würde, die könnt ihr euch abschminken, das wird natürlich auf Dauer nicht mit vollem Lohnausgleich funktionieren. Das muss aber überhaupt nicht schlimm sein, wenn wir über den Tellerrand der Verhältnisse hinausschauen und wenn wir uns auf den Standpunkt des stofflichen Reichtums stellen. Das Zeitalter der Lohnarbeit geht zu Ende. Und um aus dem Gefängnis auszubrechen, aus dem Gefängnis ausbrechen ist immer erstmal ein gedankliches Ausbrechen, müssen wir eine völlig verrückte Frage stellen. Eine Frage, die uns allen vollkommen verrückt erscheint, weil wir von Kindheitsbeinen aus das genaue Gegenteil lernen. Und die Frage ist die, ja, wenn Bildung, Umwelt, Soziales, Gesundheit nicht finanzierbar sind, dann sind sie halt nicht finanzierbar. Aber warum sollen sie deswegen eigentlich nicht machbar sein? Wenn unser Anspruch an ein gutes Leben mit dem Prinzip der Finanzierbarkeit in Konflikt gerät, geben wir dann unseren Anspruch an ein gutes Leben auf oder stellen wir das Prinzip der Finanzierbarkeit abstrakte Reichtum in Frage. Um einem Beispiel deutlich zu machen, um was es geht. Was sehen wir hier? Sommer, Sonne, Schwimmbad, hurra. Alles ist gut. Da unterhält eine Gemeinde ein Schwimmbad. Sie bezahlt die Leute, die das Schwimmbad unterhalten. Die wissen, wie es funktioniert. Die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Alles klar. Was sehen wir hier? Da hat eine Gemeinde kein Geld mehr. Sie macht das Schwimmbad zu. Für uns irgendwie völlig normal, dabei vollkommen irre. Was wir hier sehen, ist eine völlig irrsinnige Situation. Das Schwimmbad ist da. Die Leute, die wissen, wie man das Schwimmbad bedient, sind auch da. Und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Der ganze stoffliche Reichtum ist vorhanden. Nur weil er durch diesen irrsinnigen Flaschenhals der Finanzierung gehen muss, deswegen liegt er brach. Und deswegen machen die Leute es völlig richtig. Die kümmern sich nicht um die Finanzierung, die baden einfach. Das ist jetzt nicht als aktuelle Handlungsempfehlung zu verstehen, sondern als Prinzip, wohin sich die Gesellschaft entwickeln müsste. Der stoffliche Reichtum ist im Überfluss vorhanden, er muss nur aus dem Gefängnis der Warenproduktion und der abstrakten Reichtumsproduktion befreit werden. Die strategische Aufgabe, vor der wir stehen, ist, dass wir parallel zur massiven Arbeitszeitverkürzung die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum, am stofflichen Reichtum, völlig neu organisieren und uns da Wege überlegen, eben nicht mehr monetär, nicht mehr über Gelderwerb, nicht mehr darüber. Und auch da vom Prinzip her ein einfaches Beispiel, nur um was es ins Prinzip geht. Wenn ich auf meinem Balkon stehe und so hinten in das Karree schaue und dann leben da ungefähr, ich schätze mal so 200 Menschen, dann überlege ich mir, wie viele Bohrmaschinen haben diese 200 Menschen eigentlich. Die haben nicht eins, zwei, die haben nicht sieben, acht und ich denke, naja, das kann gut sein, die haben 20, 30, 35 Bohrmaschinen. Ich habe auch eine. Ich habe auch eine. Völliger Irrsinn. Völliger Irrsinn. Wenn die 200 Leute nur in der Frage der Bohrmaschinen sich ein bisschen organisieren würden, würden 5 Bohrmaschinen vollkommen ausreichen. Vollkommen ausreichen. Bis jetzt, nehmen wir mal einfach der Einfachheit halber an, eine Bohrmaschine kostet 100 Euro. Bis jetzt mussten diese 200 Leute zusammen 3.500 Euro aufbringen für ihre Bohrmaschinen. Wenn sie sich nur ein bisschen organisieren würden, müssen sie nur noch 500 Euro aufbringen. Das heißt, sie müssten schon 3.000 Euro weniger Geld verdienen und hätten keinerlei Einbuße an Lebensqualität. Ganz im Gegenteil, es könnten vielleicht oder wahrscheinlich sogar in diesem Karree mit den 200 Leuten ganz neue soziale Kontakte entstehen, aus denen sich wieder Neues entwickeln könnte. Ja, 3.000 weniger Arbeit. Das ist das Grundprinzip. Und die Bohrmaschine ist ein sehr einfaches Beispiel. Sehr einfaches Beispiel. Aber daran wird deutlich, wohin es gehen muss. Wir brauchen eine gesellschaftliche Entwicklung der Selbstorganisation. Selbstorganisation des stofflichen Reichtums, der auf der Grundlage der Produktivität, die wir haben, möglich ist. Und das muss natürlich ein Prozess sein, der sich fortsetzt. Also klar würde in dem Beispiel mit dem Bad, würde natürlich für die Bademeisterin sofort die Frage stellen, ja, wie sie ihre Wohnung bezahlen kann. Ist doch vollkommen klar. Also ist die Bademeisterin sehr daran interessiert, dass das Recht auf Wohnen, die Möglichkeit zu wohnen, eben auch dem Finanzierungszwang entzogen würde und Gesundheit, Bildung und so weiter. Aber es muss einen dynamischen Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung geben in diese Richtung. Also Stichwörter wären dann so Automatisierung, Gemeingüter, kommen Sie so ein Begriff. Da gibt es so eine interessante Seite, die heißt keimform.de, da gibt es Leute, die sich solche Sachen überlegen, glaube ich, ganz gut. Genossenschaftswesen, gab es schon Erfahrungen, nicht, dass man das jetzt eins zu eins übertragen kann, aber es sind bestimmte Erfahrungen, gibt es schon, an die man vielleicht, die auch verschüttet wurden, schon an die man vielleicht in Teilen wieder anknüpfen kann. Ja, wir stehen alle vor einer riesengroßen Mauer. Die Mauer erscheint uns völlig unüberwindlich. Hinter der Mauer liegt das gute Leben für alle. Die Mauer heißt Kapitalismus. Die Mauer muss weg. Jetzt danke ich Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und dann von mir aus gerne so lange Diskussion, wie Sie möchten. Vielen Dank.